Manchmal unspürbar kaum, suche ich nach einem großen Traum, in dem die Zeit versiegt, der mir die Ruhe wiederbringt. Mal mir ein Märchenbuch, flieg wie der Prinz auf einem goldenen Tuch. Bin übern Wolken schon, doch aus vorbei, da geht das Telefon. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Wow, wow, wow, wow. Am anderen Ende du, ich heul mich aus, du hörst geduldig mir zu und sagst, komm doch vorbei. Ich renne los, ich fühle mich glücklich und frei. Das Salz deiner Tränen, oft spür ich es nicht. Ich mach die Augen zu, mein süßer Traum und meine Liebe.